Auch die unterschriebenen Aussagen der drei vom Jesuiten Marell am häufigsten missbrauchten Zöglinge, eines Grafen Oettingen und zweier Grafen Fugger, druckt Lang ab. Von Seite 26 an gibt Lang im Auszug 36 Informationen über unsittliches Verhalten ebenso vieler Jesuiten. Zum Beispiel Information gegen Pater Werner Ehinger wegen schmählichen Verkehres mit einem Regensburger Freiherrn, gegen Vater Haas in Freiburg wegen unsittlichen Verkehres mit zwei Jünglingen, gegen Pater Adam Herler zu Konstanz, der 17 Jünglinge verdorben hatte, gegen Pater Franz Schlegel zu München wegen Vergehung an 7 Knaben, gegen Vater Ferdinand zu Augsburg, weil er unter dem Vorwande, nach einer Krankheit zu forschen, eine Dienstmagd missbraucht hat. Pater Michael Baumgartner, der als Subregens zu Dillingen mit einem 70-jährigen Weibe sich einließ und zwei Mädchen verführte, von denen die eine dann sagte: »Pfui Teufel, was sind das für Pfaffen?« Gegen den Jesuiten Johannes Kees, der zur Faschingszeit mit Schülern Sodomie trieb. Gegen Pater Christoph Greuter wegen desselben Vergehens. Gegen Pater Johann Miotti, der wegen der Gewohnheit, seine Zunge in den Mund von Knaben zu stecken, den Beinamen der Züngler hatte. Gegen Pater Kugler, der seine Mitbrüder zur Sodomie zu verleiten suchte. Gegen den Jesuiten Georg Laut zu München, der wöchentlich 3 bis 4 Mal Unzucht trieb. Gegen Pater Georg Deininger in Ellwangen, der sich häufig mit der Frau des Stadtschultheißen verging. Gegen den Jesuiten Viktor Wagner, der zu München und Luzern viele Knaben verführt und ihnen gesagt hatte, solche Dinge seien keine Sünde. Gegen den Jesuiten Georg Bilgram zu Landshut wegen Sodomie mit seinen Schülern. Gegen den Jesuiten Franz Xaver Wagner zu Konstanz, weil er Knaben die Onanie lehrte. Gegen den Jesuiten Aloysius Leiden, der zu Dillingen mit Schülern Sodomie trieb und deshalb den Beinamen Welscher Gockelhahn erhielt. Gegen Vater Felix Poli zu Regensburg wegen geschlechtlichen Umganges mit der dortigen Fürstin Äbtissin Maria Theresia. Gegen Pater Johann Zeltner, Professor der Rhetorik zu Mindelheim, der sich mit Schülern verging, während er sie mit Ruten züchtigte und der auch sonst Unzucht trieb mit Mädchen und Frauen. Gegen Pater Johann Federer, Rektor zu Regensburg, der ein unter dem Namen die schöne Annemiedel in Regensburg bekanntes Mädchen verführte und, nach Burghaus versetzt, dort eine adelige Nonne, Ludovica zu Donnersberg, schwängerte, die dann aus dem Kloster austrat und von der Gesellschaft Jesu eine fette Mitgift zur Heirat erhielt. Gegen Pater Franz Baumann zu Öhlenberg im Elsass, der sich an Mädchen verging und sie in der Beichte von dem mit ihm begangenen Sünden lossprach. Gegen einen Laienbruder in Straubing, weil er bei einer Abtreibung der Leibesfrucht mitgewirkt hatte. Gegen die Jesuiten Ignatius Wilhelm und Johann Fischel zu München wegen gegenseitiger Sodomie. Gegen den Jesuiten Julius Pellander zu Landshut, der in sodomitischen Gelüsten die Schüler in die Wangen biss. Gegen Vater Josef Meyer, weil er sich an zwei Mädchen im Alter von 11 und 15 Jahren vergangen hatte. Gegen Pater Franz Mahon, einen Elsässer, der während der Beichte Unzucht trieb. Gegen Pater Theodor Beck, Beichtvater des Kardinals Friedrich von Hessen, weil er sich an Jünglingen zu Prag, Wien, Konstanz, Freiburg, Heidersheim vergangen hatte. Bei diesem Register schwerster Verfehlungen ist zu beachten, dass es sich nur um eine Ordensprovinz, die Oberdeutsche, handelt, dass die zahlreichen Fälle sich in der kurzen Zeit von 1650 bis 1723 ereigneten und dass ihr Herausgeber, der Staatsarchivar Lang, erklärt, er könne aus dem ihm handschriftlich vorliegenden Materiale der Münchner Archive mit Leichtigkeit 100 und aber 100 solcher Informationen mitteilen. Auch Kluckhohn, der im Jahre 1874 die Münchner Jesuitenpapiere durchforschte und darüber in der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften berichtete, bestätigt die Langschen Angaben. Kluckhohns Worte habe ich im ersten Teile mitgeteilt. der vom Ordensgenerale Aquaviva im Jahre 1596 für die oberdeutsche Ordensprovinz bestellte Visitator Paul Hoffeus, einer der bedeutendsten Jesuiten damaliger Zeit, schrieb als Ertrag seiner Visitation in sein für das Jesuitenkolleg zu München bestimmtes Memoriale: Zu beklagen ist, dass so viele und so heilsame Vorsichtsmaßregeln zur Bewahrung der Keuschheit nicht immer oder doch nur sehr lässig beobachtet werden. Es finden mit einzelnen Frauenspersonen in ihren Wohnungen Schlemmereien und häufige Besuche bei ihnen ohne Not statt. Stell dich eins in der Kirche für lange Gespräche mit Frauen werden verabredet und skandalös lange Beichten von Frauen, auch von solchen, die oft beichten, geschehen. Es werden Beichten kranker Frauen in ihren Häusern gehört, ohne dass der Regel entsprechend ein Begleiter, der Beichtvater und Beichtkind sehen kann, dabei ist. Oft, ja sehr oft herrschen zwischen beiden, Beichtvater und Beichttochter, Vertraulichkeit, und von strenger Zurückhaltung des Beichtvaters ist keine Spur vorhanden. Ich fürchte, dass süße, gefällige Worte untermischt mit fleischlicher Begierlichkeit und fleischlichen Gefühlen ausgetauscht werden. Wie große Übel solche Ausschreitungen bei Beichtvätern hervorgerufen haben, lehren uns hässliche Vorgänge, die zur Apostasie und zum Ausschluss aus der Gesellschaft Jesu führten. Herrscht nicht höchste Verblendung des Geistes und des Herzens, wenn Beichtväter frei und ungeniert, ohne Furcht und Scham vor den richtenden Augen der Welt es wagen, viele Stunden mit Frauen zu verscherzen, als ob sie selbst und ihre Beichttöchter bei so ausgelassenem Verkehr in keiner Gefahr schwebten? Es ist bekannt und auch den Fürsten, gemeint sind die beiden Bayernherzöge, zu Ohren gekommen, dass Beichtväter aus den unsrigen nach so satanischen Vorspielen in das Laster verstrickt worden sind, apostasierten oder als schlimme Pest aus der Gesellschaft ausgestoßen wurden. Abgedruckt bei Reusch, Beiträge zur Geschichte des Jesuitenordens, Zeitschrift für Kirchengeschichte, 1894, Band 15, 2, Seite 262 und folgende.